Deutschlandfunk. Hörspiel. Alfred Andersch, einer der wichtigsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur, gehörte als Rundfunkmann zu den wesentlichen Feature- und vor allen Dingen Hörspielautoren. Eines seiner letzten Hörspiele, Die Brandung von Osgor, das 1976 entstand, wollen wir Ihnen heute zu Gehör bringen. Das Stück erzählt die Geschichte von einem jungen Filmemacher und seinem Freund, einem Schauspieler, die gemeinsam eine Reise nach Südfrankreich unternehmen. Und es erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Films, der während dieser Reise entsteht. Die Brandung von Osgor, ein Hörspiel von Alfred Andersch. In den Hauptrollen hören Sie unter der Regie von Otto Düben, Christian Brückner und Christoph Quest. Mein Film heißt Die Brandung von Osgor, weil Rees in dieser Brandung ertrunken ist. Wenn er im Odeon saß, wie er eine Zigarette rauchte, die Zeitung hielt, Kaffee trank. Er war schön. Wusste es, vergaß es, erinnerte sich. Er war sicher, unsicher, arrogant, gehemmt. Seine Ausstrahlung war stärker als er selbst. Das war Andreas Ortler, der sich als Schauspieler Rees Orell nannte. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen in St. Gallen. Sein Vater war Hotelier, der meine ist Kunsthändler. Und hier ist er mit deiner Frau 2 Stunden lang oben und kommt nicht mal klar mit ihr. Da scheint mir deine Frau aber doch so eine zu sein, die keinen richtig ranlässt. Was sagst du denn dazu, Joy? Bist du befriedigt? Erzähl mir nicht, was sagst du denn dazu, Joy? Nochmal, aber unterteil mal ein bisschen, ja? Er spielte schon kleine Rollen. Er hätte größere gespielt. Man hatte angefangen, von ihm zu sprechen. Er war im Kommen. Was sagst du denn dazu, Joy? Bist du befriedigt? Erzähl mir nicht, dass du befriedigt bist, ohne mit ihr klargekommen zu sein. Ich bin schon oft genug klargekommen. Manchmal kann man glücklich sein, ohne richtig klarzukommen. Ab und zu kann man glücklich sein, ohne überhaupt klarzukommen. Hören Sie, Rest, so geht das nicht. Da kommen Sie mit Ihrer Methode, alles aus dem Bauch rausspielen zu wollen, zu keinem Ergebnis. Wahrscheinlich ist Ihnen das noch nie passiert, dass Sie mal bei einer Frau versagt haben. Aber trotzdem müssen Sie lernen, sowas zu spielen. Mit dem Kopf, Rest, mit dem Kopf. Ja, ich verstehe das schon. Ach, wie schön, also bitte nochmal, ja? Ich bin schon oft genug klargekommen. Manchmal kann man glücklich sein, ohne richtig klarzukommen. Ab und zu kann man glücklich sein, ohne überhaupt klarzukommen. Ich ließ meine Standfotos kreisen. Die Fotos kommen genau richtig. Jetzt, wo er tot ist, haben wir einen richtigen Reesboom. Ich glaube, aus dem da werde ich ein Poster machen. Das wird abgehen wie warme Semmeln. Alle Miezen werden es kaufen. Und was verdiene ich am Stück? Ich zahle dir 150 pauschal für das Benutzungsrecht der Fotos. Du bist verrückt. Warte erst mal ab, bis mein Film mit Rees herauskommt. Dann kannst du so ein Foto überhaupt nicht mehr bezahlen. Wieso? Ich denke, dein Film ist wegen Rees Unfall geplatzt. Von wegen. Ich habe alles, was ich brauche, im Kasten. Und während sie die Bilder von Rees betrachteten, sah ich ihn an dem Tisch nebenan sitzen, an dem er gesessen hatte, als ich ihm beibrachte, dass er mit mir nach Osgor fahren würde. Er hatte gerade ein intensives Blickverhältnis mit einem Mädchen an einem Tisch gegenüber, als ich reinkam. Ich störe, Schanz. Nicht der Rede wert. Ich habe dich schon im Theater gesucht. Winkler hat halt früher Schluss gemacht. Ihr probiert einen Pinter? Ja, die Heimkehr. Ich spiele den Joey. Deine erste große Rolle. Fantastisch. Ich fürchte mich davor. Die Rolle ist sauschwer. Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist im Kommen. Quatsch. Ein Regisseur wie Winkler kann einen fertig machen. Vielleicht verstehe ich nichts vom Theater. Ich weiß nur, wenn einer so im Kommen ist wie du, dass ihn dann kein Winkler mehr aufhalten kann. Du hast immer alles im Bauch, was? Ja. Dann wundere ich mich nur, dass du dich selber nicht mal im Bauch hast. Wann kommst du denn, George Lienhardt? Wart's nur ab. Ich will dir sagen, wann das passiert. Wenn du eine Sache mal nicht mehr im Bauch, sondern im Kopf hast. Ach du meine Güte, wo hast du denn das aufgeschnappt? Und rutsch mir den Buckel runter. Was kommt nach dem Stück von Pinter? Nichts. Dann ist Sommerpause. Ah, bon. Dann mache ich den Film mit dir. Wie bitte? Was hast du gesagt? Dass ich einen Film mit dir drehen will. Ich weiß sogar schon wo. Als ich im vergangenen Sommer nach Spanien fuhr, habe ich die französische Atlantikküste gesehen. Seitdem träume ich von ihr. Wenn ich aufwache, habe ich es im Bauch, dass ich dort einen Film mit dir machen werde. Von allen, die Filme machen, bist du der größte Versager. Du hast bisher keinen einzigen deiner Kurzfilme in die Kinos gebracht. Alle sagen, dass du einfach nur die Kamera in die Gegend hältst und dass nichts dabei rauskommt als graues Zeug. Du riskierst nichts dabei. Wir machen eine Sommerreise. Ich will filmen, was dabei herauskommt, wenn ein Typ wie du eine Sommerreise macht. Nichts weiter. Das verschafft dir kostenlose Publicity. Ich bring's in die Zeitung, dass du einen Film machst. Das kommt genau im richtigen Moment, wenn du deine erste große Rolle gespielt hast, aber die Produzenten noch nie auf dich einsteigen. Ich mache ihnen sozusagen die Probeaufnahmen von dir. Die werden weg sein. Was meinst du, wenn du sagst, ein Typ wie du? Ich weiß nicht. Das ist es ja, was ich herausbekommen will mit meinem Film, was du für ein Typ bist. Warum willst du das wissen? Warum suchst du dir gerade mich dazu aus? Weil du Erfolg hast. Und weil ich mit dir Erfolg haben möchte. Und außerdem bist du jetzt nur noch für mich zu haben. Ein Jahr später nicht mehr, dann bist du uns da. Immerhin bist du ehrlich. Du hast gesagt, alle sagen, ich sei ein Versager. Sagst du das auch? Ja. Ganz schön ehrliche Menschen. Wir beide. Schau, es hat doch keinen Zweck. Du hast nicht mal das Geld, dir einen Kameramann zu engagieren. Einen, der sein Handwerk gelernt hat. Du hast eine 16mm-Kamera und die besten Absichten. Du redest wie ein Produzent. Jetzt stand das Mädchen auf und ging. Während unserer Unterhaltung hatte er sie immer wieder angesehen und sie ihn. Es war eine richtige Blickvögelei gewesen. Na? Willst du ja nicht, na? Ist doch nicht der Rede wert. Wieso nicht? Sie ist klasse. Los, Junge, mach dich ran. Aber er blieb sitzen. Komisch. Na, heute finde ich es nicht mehr so komisch wie damals. An dem Tag, als er ertrank, hatte ich nur noch ein paar Meter Film übrig. Ich hatte alles. Moissac, Saint-Savin-sur-Gartempe, die Autostraße Bordeaux-Biarritz, das Wellenreiten in Biarritz, den Strand, das Café de Paris in Oscor, den Zeltplatz, den Golfplatz, die Stierkampfarena, die große Düne südlich Mimizan, den 14. Juli in Bayonne. Ich wäre direkt in Verlegenheit gekommen, wenn Rees am Leben geblieben wäre. Ich hatte kein Material mehr und kein Geld mehr, Neues zu kaufen. Ich musste sogar Rees Vater, der gekommen war, um die Überführung der Leiche seines Sohnes zu regeln, um etwas Geld anpumpen für die Heimreise. Das Schlimmste war der Abschied von Claude und Denise. Am liebsten wäre ich weggefahren, ohne sie noch einmal zu sehen. Denise weinte, obwohl sie ja nichts mit Rees gehabt hatte. Claude weinte nicht, die sah mich nur an. Himmel, Herrgott, ich hätte doch abhauen sollen, ohne mich weiter um die Mädchen zu kümmern. Na, ich hatte es schließlich hinter mir. Und nur 3 Wochen später konnte ich die entwickelten Filme schon zu Frieda bringen. So, das sind die letzten. Wie viele Meter sind es eigentlich? 4.000. Du glaubst, dass ich damit in einer Woche fertig werde? Ich bring dich auch ganz groß im Vorspann, Frieda, und der Film wird einen Preis machen, wirst du sehen. Ich weiß doch, was du wieder gedreht hast. Du hast die Kamera einfach in die Gegend gehalten und jetzt hast du einen Haufen graues Zeug, über das du eine Menge zusammenquasselst. Aber es ist nur graues Zeug, aus dem ich dir einen Film machen soll. Nur, dass du diesmal Rees drin hast, wird die Sache rausreißen. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit. Ich tue es nur, weil Rees drin ist. Frieda Greb, die beste Cutterin in Zürich. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, heißt, ich kann dich nicht leiden, George Lienhardt. Für Rees tätst du alles, was, Frieda? Vielleicht hast du sogar Rees vermasselt. Ich wollte Rees hätte für seinen ersten Film jemand anderen gefunden als dich. Hat er aber nicht. Ich war schneller als die anderen. Und außerdem war ich mit Rees befreundet. Schade nur, dass du ohne ihn zurückgekommen bist. Hast nicht gut aufgepasst auf deinen Freund. Rees war kein kleines Kind mehr. Es ist gar nicht grau. Ich staune. Hoffentlich ist der ganze Film so kontrastreich. Hoffentlich ist der ganze Film so kontrastreich. Ich habe den ganzen Ablauf schon vorgeordnet. Wenn Sie in der Kopieranstalt die Spulen wieder in die richtigen Schachteln gesteckt haben, kommen wir schnell voran. Bist ja richtig ein ordentlicher Junge, George. Wie du bei der Hitze das ganze Zeug ordnest, die Schachteln beschriftest. Ordnung muss sein. Möchte nur wissen, was das Ganze soll. Ich meine, wie daraus ein Film werden soll. Wenn du einfach den ganzen Tag die Kamera auf mich hältst. Wart's ab. Trotzdem wird kein Film draus werden. Dir fehlt doch Rees jetzt. Wie willst du einen Schluss kriegen jetzt, wo Rees tot ist? Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles, was ich brauche, im Kasten. Wirst schon sehen. Aber die letzte Rolle durfte sie nicht sehen. Noch nicht. Ich suchte mir die letzte Rolle aus dem Stapel raus und klemmte sie mir unter den Arm. Was ist mit der Rolle? Die gehört nicht dazu. Hast du eigentlich die Kopieranstalt schon bezahlt? Klar. Ja, so klar ist das nur auch wieder nicht. Ist ja enorm. Du bist erst 3 Wochen zurück und hast schon die Kopie und fängst schon mit dem Schnitt an. Wo hast du denn das Geld her? Entwickeln und eine Kopie. Gut. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie die Rechnung bei Lieferung bezahlen müssen, Herr Lienert. Können Sie mir nicht ein paar Wochen Kredit gewähren? Aber Herr Lienert... Bis nach der Montage. Wenn ich eine Rohfassung zeigen kann, bekomme ich sofort Geld. Das können Sie von uns nicht verlangen, Herr Lienert. Dass wir einen Privatmann, hinter dem keine Produktionsfirma steht, 4000 Meter Filme auf Kredit entwickeln. Aber ein Rees-Orell-Film ist ein todsicheres Geschäft. Nicht, wenn er von einem Amateur gemacht worden ist. Ich bin kein Amateur. So regen Sie sich doch nicht auf, Lienhardt, dass er Sie einen Amateur genannt hat. Was versteht er schon davon? Er kennt den Unterschied nicht zwischen einem schlechten Film und einem Amateurfilm. Meine Filme waren nicht schlecht. Doch, sie waren objektiv schlecht. Aber ich billige Ihnen zu, dass sie keine Amateurfilme waren. Ein guter Film, das ist für Sie ein Film mit brillanter Fotografie und mit Stars. Halten Sie mich doch nicht für dümmer, als ich bin, Lienhardt. Übrigens haben Sie ganz recht. Ich habe was übrig für saubere Fotografie und für Darsteller, von denen was ausgeht. Ich habe 4000 Meter mit Rees Orell. Rees Orell ist gut. Aber die 4000 Meter sind nichts wert, wenn hinter der Kamera nicht ein Mann stand, der ihn gesehen hat. Verstehen Sie? Gesehen. Ich wollte mit der Kamera rauskriegen, was für ein Typ er ist. Ah, nicht mehr? Nein, wieso? Sie hatten also nicht schon eine Meinung über Orell. Sie wollten nicht die Meinung darstellen, die Sie von ihm hatten. Nein, ich wollte nur herausfinden, wie er wirklich ist. Schade, ich dachte, Sie seien ein Autor. Na und? Haben Sie es herausgefunden? Das kann ich erst sagen, wenn ich in der Lage bin, mir den Film anzusehen. Der arme Junge. Einfach so zu ertrinken. War sehr begabt. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie ihm Unglück gebracht haben? Ich habe ihn gewarnt, reinzugehen. Es war an dem Tag sogar verboten, reinzugehen. Die Bademeister hatten die roten Wimpel gesetzt. Und warum ist er trotzdem reingegangen? Ich weiß nicht. Merkwürdig. Jetzt haben Sie also einen unfertigen Film. Der Film ist fertig. Ich habe alles, was ich brauche, im Kasten. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Film fertig sein soll, wenn der Hauptdarsteller mitten in den Dreharbeiten gestorben ist. Er ist aber fertig. Sie werden es schon sehen. Es klingt unglaublich, aber... Wissen Sie, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich möchte mir die letzten Tage von Rees Orell ansehen. Vielleicht kann man aus Ihren Aufnahmen etwas erkennen. Sie meinen, was für ein Typ er war? Nein. Warum er gestorben ist. Na, vielleicht langt's zu einem kleinen Beifilm oder wir verkaufen das Ding ans Fernsehen als eine Art Dokumentarfilm. War mir scheißegal. Hauptsache, ich bekam meine Filme entwickelt und eine Arbeitskopie, damit Frieda und ich anfangen konnten zu schneiden. Wir fingen an, der Reihe nach, mit Moissac. Rees vor den Skulpturen des Südportals von Moissac, die sich in Augenhöhe des Betrachters befinden. Die Wollust, der Geiz, der Tod des Geizigen, die Hölle, der reiche Prasser, der Tod des Lazarus, das Paradies. Ob auch Frieda sah, was ich gesehen hatte? Dass Rees eine dieser fließenden romanischen Gestalten war? Sie sagte nichts. Hielt nur manchmal den Film an und betrachtete das stehende Bild. Rees hat mich mal gefragt, was ich mit meiner Filmerei eigentlich vorhätte. habe ich zu ihm gesagt, er soll es nur mir und Frieda überlassen, dass daraus ein Film wird. Weißt du, was er darauf geantwortet hat? Ja, was denn schon? Er hat gesagt, er würde dich Max mal eine Weile ausspannen, wenn er zurückkommt. Ich kann ihn nicht ausstehen, George Lienhardt. Das ließ mich kalt. Und ich bin so anständig gewesen, ihr nicht zu sagen, dass es bloß Angabe war, wenn Ries so daherredete. Ries auf der alten Brücke von Saint-Savin-sur-Gartempe. Die Bögen, der Bau der gotischen Brücke aus dem 13. Jahrhundert. Ries. Die mittelalterlichen Häuser, die Dächer. Ries. Er geht zu dem dunklen, durchsichtigen, strömenden Fluss hinab. Die weißen Blumen in der Strömung. Ries. Du hast mir die Küste versprochen. Stattdessen schleifst du mich von einem Kaff zum anderen. Man ist nicht heute in Zürich und morgen am Meer. Es liegt was dazwischen. Jemand hatte mich eingeladen. Jemand mit einem 2600er Alfa Romeo nach Cannes. Mit dem Ding wäre ich in einer Nacht in Cannes gewesen. Da hätte nichts zwischen Zürich und dem Meer gelegen. Garantiert nichts. Mädchen? Eine tolle Frau. Ja, und warum hast du es nicht gemacht? Weil ich ein Idiot war. Armer Kerl. Stattdessen musst du mit mir eine Reise machen. Eine Reise. Wo sind wir denn jetzt? Moissac, Departement Tarn et Garonne. 2 Sterne im Guide, wegen dieses Kirchenportals. Schön, nicht? Ja, ganz schön. Die Alten konnten was. Frühes 12. Jahrhundert. Der da bist du. Wie meinst du das? Pass auf. Du bist ein Reisender. Du kommst nach Moissac. Und während du das hier anschaust, entdeckst du plötzlich, dass du der da bist. Hm? Glaubst du, dass du das spielen kannst? Ich kann alles spielen. Du bist doch kalter Kaffee. Wieso? Du bist doch wirklich der gewesen. Ich glaube, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber das ist es, was einem auf einer Reise zustoßen kann. Man entdeckt sich plötzlich dort, wo man sich gar nicht vermutet hat. Ich entdecke gar nichts. Ich bin nicht der gewesen. Ich denke, du kannst es spielen. Ja, spielen kann ich es schon. Nein, du kannst es nicht spielen, wenn du es nicht wirklich entdeckst. Ich glaube nicht an Seelenwanderung und solches Zeug. Ich glaube, wenn einer tot ist, dann ist er tot. Endgültig tot. Ich bekam ihn nicht dahin, dass er begriff. Ich versuchte es immer wieder. Zum Beispiel auf der Brücke von Saint-Savin. 13. Jahrhundert. Jetzt erinnere ich mich, du warst schon in der Schule immer gut in diesen Sachen. Geschichte, Kunst, das konntest du. Mein Vater ist Kunsthändler. Ich habe deine Masse aufgeschnappt. Deswegen machst du jetzt einen Kulturfilm. Quatsch. Du stellst dir jetzt vor, du wärst ein junger Mann im 13. Jahrhundert. Schon wieder diese Seelenwanderungsmasche. Keine Seelenwanderung, Fantasie. Dein Vater hat die Kneipe dort drüben. Du musst ihm helfen. Du möchtest nach Paris an die Sorbonne studieren. Aber du hockst hier in diesem Kaff, in Saint-Savin-sur-Gartempe. Zwischen dir und Paris liegen unendliche Wälder, ein paar armselige Dörfer auf den Lichtungen dieser Wälder, ein paar Klöster und die Burgen des Adels, der euch beherrscht. Du bist nichts weiter als der Sohn eines Kneipiers. Du seid arm. Du hast kein Pferd, um nach Paris zu reiten. Manchmal, wenn du es gar nicht mehr aushältst, gehst du hierher auf die Brücke und zum Fluss hinunter und träumst davon, dass du frei wärst. Kapierst du das? Mein Vater in St. Gallen ist kein Kneipier. Ich könnte jederzeit auf die Sorbonne, wenn ich will. Herrgott, so habe ich es doch nicht gemeint. Den Sohn des Knapiers wolltest du mir doch verpassen, oder? Kapiert habe ich schon. Aber ich glaube nicht, dass du das auf den Film kriegst. Du musst deinen Produzenten dazu kriegen, dass er dich einen Kostümfilm drehen lässt. Irgend so einen historischen Schinken. Man kann im 20. Jahrhundert die Träume des 13. träumen. Ach was, das wird ein Kulturfilm, weiter nichts. Du hast mich angeschmiert. Am nächsten Tag bot ich ihm das 20. Jahrhundert. Ich ließ ihn sich an die Straße stellen und Autos stoppen. Fuhr hinterher, war zur Stelle, wenn er sich nach ein paar Kilometern unter irgendeinem Vorwand absetzen ließ, filmte sein nächstes Auto stoppen. Typisch für ihn, dass er nie lange zu warten brauchte. Ein großer Citroën, in dem nur ein Herr, französischer Geschäftsmann, sitzt. Ein offener Sportwagen mit zwei Damen. Rees quetscht sich auf den Rücksitz. Ein Mercedes mit deutscher Nummer und Ehepaar. Wenn ich an den Enden etwas kürze, kommt es noch besser raus, dass es immer sehr schnell gegangen ist. Mhm. Ne? Mhm. Ja, er hat doch nie lange warten brauchen. Mhm. Dabei stand er nur da. Winkte nicht mal. Stand nur da und sah aus. Du hättest ihn sicher auch mitgenommen, Frieda. Worauf du dich verlassen kannst. So, jetzt ist aber Schluss damit. Das ist ja zu dämlich, wenn ich immer nach ein paar Kilometern erklären muss, mir ist schlecht und ich möchte lieber aussteigen. Schade, du warst sehr gut. Und mich hat keiner gesehen, die Bäume hier tarnen mich erstklassig. Willst du nicht nochmal versuchen? Nein. Außerdem kann es passieren, dass ich dir dabei durch die Lappen gehe. Ich hätte große Lust, sitzen zu bleiben. Bei den zwei Puppen im Sportcabrio, was? Die waren ganz nett, nur nichts Besonderes. Aber das Hamburger Ehepaar. Glaubst du, wäre eine interessante Reise geworden. Wohin fahren die denn? Nach Spanien. Die Frau hat mich aufgefordert, mitzukommen. Sie haben ein Haus bei San Sebastian. Sehr nett von denen, sich um einen armen, jungen Menschen kümmern zu wollen. Wärst also gern mitgefahren? Nein. Warum nicht? Nach einer Weile hättest du den Mercedes gefahren und der Ehemann hätte hinten gesessen. Wir dösten ein bisschen in der Mittagshitze. Bis Rees mich anstieß. Mensch, schau mal! Ich saß gleich. Ein winziges, schwarzes Etwas. Eine kleine schwarze Katze auf der Autostraße. Zwischen den vorbeischießenden und entgegenkommenden Autos. Schließlich blieb sie, verwirrt, mitten auf der Fahrbahn sitzen. Rees sprang auf. Pass auf! Pass doch auf! Aber er sprang ohne Bedenken auf die Fahrbahn. Er hätte beinahe einen schweren Auffahrunfall verursacht. Aber er kümmerte sich nicht drum. Ging unbeirrt auf die Katze zu. Ein Wagen streifte ihn, während er sie von der Straße hochnahm. Die Katze lag zwischen uns, als wir weiterfuhren. Rees saß am Steuer. Und was machen wir jetzt mit ihr? Er zuckte die Achseln. Etwas später bog er von der Straße ab, fuhr vor ein Bauernhaus. Er ging, die Katze im Arm, über den Platz vor dem Haus. Er klopfte an die Tür. Eine Frau öffnete, blieb im Türrahmen stehen. Rees sprach mit ihr, erklärte ihr etwas, hielt ihr die Katze hin. Sie schüttelte den Kopf, schloss die Tür. Er wandte sich um, betrachtete ratlos die Katze. Er ging über den Platz, blieb neben einem hohen Zaun stehen, sah sich vorsichtig um, warf dann die Katze schnell und rücksichtslos über den Zaun und war mit ein paar Schritten beim Auto. Jetzt aber nichts wie ab. Meine Kamera hatte ihm zugesehen, als er die Katze rettete und als er sie wegwarf. Wenn er mit dem Hamburger Ehepaar weggefahren wäre, wäre er nicht ertrunken, hm? Er ist aber bei mir geblieben. Anscheinend gefiel es ihm doch besser bei mir. An der Grand Plage von Biarritz hielten wir uns einen Vormittag auf. Schau dir mal die Wellenreiter an. Das ist ja toll. Versuch's doch mal. Ach was. Dazu muss man ja viel zu lange trainieren. Dabei sieht's so einfach aus. Doch typisch für ihn. Er mietete sich so ein mit Haut bespanntes Brett, wie es zum Wellenreiten benutzt wird. Die gleiten nicht vom Wellenkamm ins Tal und dann wieder auf die nächste Welle. Die bleiben immer auf dem Abhang einer Welle, die sie reinträgt. Fantastisch. Du hast recht, das muss verdammt schwierig sein. Aber er wollte sogar mit mir wetten, dass er 3 Sekunden auf der Welle bleiben würde. Frieda und ich sahen ihm zu, wie er auf einer Welle erschien, sofort zusammenbrach und in einem Strudel von Gischt verschwand. Er hätte die Wette verloren. Er hat sich höchstens eine halbe Sekunde gehalten. Dass er überhaupt auf die Welle raufkam, war schon allerhand. Frieda ließ die Szene zurücklaufen. Rees stieg aus dem Gischt auf und blieb dann auf der Welle stehen. Ganz schön gefährlich. Das hättest du nie zulassen dürfen. Ihr habt euch benommen wie dumme Jungs. Oh. Mensch, bin ich fertig. Hast du mal in so einer Welle drin gesteckt? Ja, voriges Jahr. Als ich draußen rumschwamm, hat mich so ein Wellenreiter gefragt, ob ich das schon mal gemacht hätte. Und als ich Nein sagte, hat er gesagt, wenn ich umkippe, dann soll ich mich von dem Brett fernhalten. Ich glaube, das hat mich gerettet. Das sah ganz imposant aus, wie du mit der Welle raufkamst. Du hast das gefilmt? Natürlich. Wenn du glaubst, du kannst einen Film mit mir als komische Figur machen, dann bist du schief gewickelt. Willst du nur Heldenrollenspiel? Ich lass mich nicht zur komischen Figur machen. Na schön, na schön. Ich zeig dir den Film, wenn wir zurück sind. Dann kannst du rausschneiden, was du willst. Will ich auch stark hoffen. Einen Dreck hätte ich ihn herausschneiden lassen. Dies würde mein Film sein. Einzig und allein mein Film. Wieso seid ihr eigentlich Freunde gewesen, du und Rees? Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Wenigsten, die zusammen zur Schule gehen, bleiben Freunde. Da hatte sie recht. In Wirklichkeit hatten wir auf der Schule wenig Kontakt miteinander. Ich bin in einer Kunstgalerie aufgewachsen und er in dem Restaurant eines gehobenen Hotels in St. Gallen. Sein Vater ist ein Bürger, während der meine ein Halbkünstler ist, ein Ästhet, der mit der Kunst Geschäfte macht. Ich wuchs unter ästhetischen Gegenständen auf. Mein Alter quasselte ständig von Schönheit. Aber ich selber bin hässlich. In Rees Umwelt war alles eher gewöhnlich. Die Rückseite eines Restaurants besteht aus Dreck und Abfall, auch wenn man es noch so hygienisch und elegant macht. Aber Rees selber ist schön gewesen, sehr schön. Ich habe meinen Vater immer gehasst. Ich wollte nicht er sein, der Ästhet. Ich wollte das Bild sein, mit dem er handelte. Rees dagegen erlernte die Kunst, sich angenehm zu machen. Er entdeckte, dass er dafür begabt war. Viel zu begabt für ein Restaurant. Auf der Schule sind wir uns eigentlich aus dem Weg gegangen. Aber nachher in Zürich, als wir entdeckten, dass wir in ähnlichen Berufen arbeiteten, sind wir zusammengekommen. Vielleicht deshalb, weil wir so verschieden waren. Hm. Ja, kann ich verstehen. Das, was man so Freunde nennt, seid ihr also eigentlich nie gewesen, was? Er war mir zu schön. Ich fand ihn unausstehlich schön. Ihm alles zu viel. Nur weil er so gut aussah, weil er sich so gut bewegen konnte. Du bist also neidisch auf ihn gewesen, was? Nein, überhaupt nicht. So auszusehen wie er, das lag einfach außerhalb meiner Reichweite. Und außerdem war ich ja wie alle. Ich konnte mich ja nie satt sehen an ihm. Du bist vielleicht schwul, George. Bin ich ganz bestimmt nicht. Zum Beispiel möchte ich jetzt mit dir ins Bett gehen, Frieda. Ach du meine Güte. Naja, ich hab's ja nur so gemeint. Hoffentlich. Nein, hoffentlich nicht. Was heißt das? Also, dass du gesagt hast, du willst mit mir ins Bett, ist bloß unverschämt. Aber dass du es dann nur so gemeint haben willst, ist eigentlich eine Beleidigung. Also gut, ich hab's nicht nur so gemeint. Hm. Wenn du nicht neidisch warst auf Rees, auf sein Aussehen, auf seine Erfolge... Und wenn du nicht schwul bist und wenn ihr keine Freunde gewesen seid, dann muss noch irgendwas anderes zwischen dir und ihm gewesen sein. Warum? Was soll denn gewesen sein? Ich wollte einen Film mit ihm machen, weiter nichts. Also irgendwas ist in deinem Film, was mich auf die Idee bringt, dass Rees und du... Ach, ich weiß auch nicht mehr... Dass ihr miteinander gekämpft habt. Wieso denn? Ist doch immer nur Rees im Bild. Ja, ja. Aber es sieht immer so aus, als kämpft er gegen irgendwas an. Und das kannst eigentlich nur du gewesen sein. Oder deine Kamera. Quatsch. Ich habe mich nur bemüht, keinen Kulturfilm zu machen. Keinen Dokumentarfilm, keinen Kurzfilm. Komm, wir gehen noch auf einen Café ins Odeon. Dann erzähle ich dir, was wir alles getrieben haben. Rees und ich. Nee. In Oscar. Ich bin zu müde dazu, George. Es ist 10 Uhr. Ich habe heute 13 Stunden gearbeitet. Ich setzte mich also allein ins Odeon. Dachte über den anderen Film nach. Den ich auch hätte machen können. Den Film zwischen Rees und mir. Da hätte ich immer ins Bild gemusst. Aber dazu hätte ich Geld gebraucht. Geld. Ein Aufnahmestab. Geld. Eine halbe Stunde später kam Frieda doch noch. Also los, erzähl schon. Rees wäre gern in Biarritz geblieben. Aber mir war Biarritz zu groß und zu voll und zu laut. Ich hatte Oscar gesehen im vergangenen Jahr. Ach, hier ist überhaupt nichts los. Wart nur ab, hier ist eine Menge los. Die Wellen sind hier noch höher als in Biarritz. Hier kommen die ganz großen Biscaya-Brecher rein. Zwischen Europa und Amerika ist hier nichts mehr, nur der Atlantische Ozean. Man kann nicht mal mehr schwimmen, wenn man Lust hat? Nein. Heute haben sie den gelben Wimpel gesetzt. Das Gelb bedeutet größte Vorsicht beim Baden, Warnung. Das bei dem herrlichen Wetter. Bei Grün ist Baden erlaubt. Aber wenn sie den roten Wimpel setzen, dann herrscht absolutes Badeverbot. Mein Gott. So streng sind hier die Bräuche. Ja. Und die Badezonen sind eingegrenzt. Sieh mal da. Von der einen Stange da hinten bis zur anderen. Und nur zwischen diesen Stangen darf gebadet werden. Ich möchte wissen, wer mich davon abhalten will, zu baden, wann und wo ich will. Diese beiden da, siehst du sie? Die zwei Muskelprotze? Ja, Polizisten. Die werden als Rettungsschwimmer ausgebildet und im Sommer in die Badeorte abkommandiert. Mir macht es nichts aus, dass während der ersten Tage nichts los war. Ich trieb Kamerastudien. Zum Beispiel die beiden Bademeister, braun, muskulös, Götterbilder ohne Hirn. Oder den jungen Mann, der den Strandkindergarten beaufsichtigte. Der junge Mann sah aus wie ein Theologiestudent. Wahrscheinlich war er einer. Er war reizend zu den Kindern. Er hatte ganz lange schwarze Wimpern. Alle Mütter waren in ihn verliebt. In ihn waren die Damen verliebt, während die Polizisten bewundert wurden. Es gab immer alle möglichen Gründe, um sie um irgendwelche Auskünfte anzugehen. Während Rees... In ihn war man nicht verliebt. Er wurde auch nicht bewundert. Er wurde beobachtet. Aus den Augenwinkeln. Du meinst, dass man das auf deinen Bildern erkennen kann? Ich glaube schon. Wir kommen ja morgen an diese Takes. Beim Schnitt lässt sich das natürlich noch besser rausholen. Ach, Mensch, ist das hier langweilig. Mach dir ein bisschen Bewegung, geh doch schwimmen. Ach so, der rote Wimpel. Diese Szene ist im Film nicht drin. Habe ich deshalb Frieda auch nicht erzählt. War ja schon schlimm, dass ich ihm diesen Zeltplatz zumuten musste. Wir saßen neben der nach unten geklappten hinteren Tür meines Stationcar, hatten gegessen, rauchten. Ich gebe dir noch 24 Stunden, dann hau ich hier ab. Wenn er abhauen wollte, musste er Geld bei sich haben. Ich hatte nur noch wenig Geld. In ein paar Tagen würde ich ihm sagen müssen, dass mein Geld alle war. Na, dann würde vielleicht was gefällig sein. Was für eine Gage bietest du mir eigentlich für den Film? Kann ich nur am Einspielergebnis beteiligen. Mit anderen Worten nichts. Schlimm, dass du die Reisekosten tragen musst. Aber bist ja jetzt ein Filmproduzent. Klar. Tut mir leid, dass ich dir nichts Besseres bieten kann als das Zelt. Wenn das wenigstens eine Sache mit Hand und Fuß wäre. Aber es kommt nichts dabei raus. Überhaupt nichts. Du wirst sehen, dass dabei was rauskommt. Abends gingen wir immer ins Café de Paris. Das Café de Paris war der Mittelpunkt von Oscar. Ich beobachtete, wie Rees sich umsah. Zwei Abende lang sah er sich um, ohne etwas zu entdecken. Die Lederjackengang vor dem Café auf der Straße. Ihr ruheloses Kreisen. Touristen. Verschiedene Mädchen an verschiedenen Tischen. Ich sah sie mit Rehs Augen, wie er sie für ungenügend befand. Ein älterer Homosexueller an einem Tisch in der Nähe und wie er versuchte, Rehs Blick zu fangen. Ach, hier ist doch wirklich nichts los. Am dritten Abend entdeckte er etwas. Denise schrieb eine Postkarte, Claude aß Eis. Claude Monoran und Denise Blanc. Rees sah zu ihnen hinüber. Ich beobachtete Rees. Einmal unterbrach Claude sich im Eisessen und erwiderte Rees Blick. Oder nicht einmal das. Kühl interessiert musterte sie einen Augenblick lang unseren Tisch. Dann winkte sie dem Kellner und bezahlte. Die beiden Mädchen standen auf und gingen weg. Die sind nicht ohne. Nicht ohne? Mensch, die sind große Klasse. Piekfeines französisches Bürgertum. Ich kannte das, schließlich habe ich mal ein Jahr in Paris studiert, mir die verschiedensten Typen angesehen. Soziologie. Das war es, was Rees mit große Klasse meinte. Bist du nicht gleich hinterher? Ach was. In solchen Fällen wartet man ab. Aha. Wie lange? Spätestens bis morgen Abend. Du bist sicher, dass die dann wieder da sind? Ja, natürlich. Die haben mich doch längst gesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich schwör's. Er hat nicht gesagt, sie haben uns schon gesehen. Du musst ihn ja gehasst haben. Den wirst du die Zähne ausbeißen. So, meinst du? Da brauchst du gar nicht so unglaublich zu glotzen. Es sind Mädchen aus der feinen französischen Bourgeoisie. Ich kenne das. Die lassen niemand ran. Jedenfalls keinen, der nur so ein Hotelrestaurant im Hintergrund hat und der sie im Café anhauen möchte. Jetzt ist 9:55. Die müssen um 10 Uhr zu Hause sein, bei Papa. Ja, Papa ist Anwalt, Büro in der Avenue Marceau, Aufsichtsratsmitglied in mindestens 10 Gesellschaften. Und ich will dir mal was sagen, die sind gerne pünktlich um 10 Uhr zu Hause bei Papa. Die wissen ganz genau, was sie an Papa haben. Er kennt das. Ja. Er kennt das. Du wirst dich wundern. Rees hat nicht mal bis zum nächsten Abend warten müssen. Natürlich. Weil sie tagsüber an den Strand kamen, wie alle Badegäste in Oskar, nicht? Ja. Ich glaube übrigens, sie haben uns nicht bemerkt, als sie sich ihren Strandschirm in unserer Nähe aufstellen ließen. Vielleicht, weil wir keinen Strandschirm hatten. Die Mieter des Strandschirms war in meinem Etat nicht drin. Wie waren sie denn? Waren sie eigentlich Schwestern? Nein, das sah man gleich. Claude ist dunkel, Denise ist blond und wirkt etwas jünger als Claude. Ich war gespannt, wie er es anstellen würde. Claude fuhr plötzlich auf und blickte in meine Kamera. Sie war ziemlich wütend. Dann sah sie Rees und legte sich wieder hin. Rees lag neben mir mit geschlossenen Augen. Ich hörte mit dem Filmen auf. Eine Weile dösten wir. Als wir aufwachten, sahen wir, dass Claude und Denise in großer Entfernung am Saum des Meeres entlang gingen. Die Gelegenheit für meine lange Brennweite. Das Meer, der Strand, die Dünen, darin sehr klein die beiden Mädchen. Rees. Auch er geht jetzt am Wellensaum entlang. Er folgt ihm. Ich holte mir Claude und Denise heran. Sie bücken sich manchmal und heben Muscheln auf. Denise zeigt Claude eine Muschel, die sie gerade gefunden hat. Ist die nicht schön, Claude? Rees hat sie eingeholt. Er sieht sich um, entdeckt natürlich sofort eine große Strahlenmuschel, die das Meer ausgeworfen hat, hebt sie auf, geht auf die Mädchen zu und hält die Muschel mit ausgestrecktem Arm vor sie hin. Möchten Sie die haben? Rees macht seine Sache gut. Das ist viel besser, als wenn er sie einfach im Café oder am Strand angehauen hätte. Claude bleibt stumm. Sie betrachtet nicht die Muschel, sondern Rees. Denise tritt näher. Oh, die ist ganz wunderschön. Da sieh mal, Claude. Rees legt die Muschel in Denises Hand. Das ist reizend von Ihnen. Vielen Dank. Ich beobachte, wie auch Claude endlich lächelt. Aber es gibt keinen Zweifel, dass sie Rees Spiel von Anfang an durchschaut hat. Zu dritt gehen sie nun, einigen Abstand voneinander haltend, den Strand entlang, wobei sie zuletzt klein in weiter Ferne sind, verloren in der riesigen Landschaft. Er hat es geschafft. Wenn es angefangen hatte, so würde es auch weitergehen. Aber im Odeon stellten sie jetzt die Stühle auf die Tische. So ist es eben in Zürich. Um 12 Uhr stellen sie die Stühle auf die Tische. Schluss für heute. Wir könnten noch auf meine Bude gehen. Aber Frieda Greb lächelte nur, als ich ihr diesen Vorschlag machte. Sie hielt es nicht einmal für nötig, zu behaupten, dass sie müde sei. So, Sie sind also Schauspieler? Ja. Ist er ein guter Schauspieler? Ein sehr guter. Erst im Kommen. Sagen Sie das, weil Sie sein Freund sind? Nein, weil es stimmt. Ja, George macht Filme. Er macht sehr gute Filme. Sie laufen in allen Kinos in der Schweiz. Davon ist kein Wort wahr. Ich gelte allgemein als der schlechteste Filmemacher in der Schweiz. Kein einziger Film von mir ist bisher in irgendeinem Kino gelaufen. Du bist ein Idiot. George ist gar kein Idiot. Es gefällt mir an Ihrem Freund, dass er die Wahrheit sagt. Ach, und jetzt macht er einen Film mit Ihnen? Ja. Mit Ihnen, ganz allein? Das müssen Sie ihn fragen. Auch mit Ihnen. Ich mache einen Film über ihn. Und das bedeutet mit allen Dingen und Menschen, mit denen er in Berührung kommt. Außer mit Ihnen. Ja, ganz recht. Ich kann mich ja nicht selber filmen. Begreifen Sie immer so blitzschnell, Claude? Das ist aber aufregend, Claude. Wir werden gefilmt. Ach, sei nicht so töricht, Denise. Wir werden uns das sehr genau überlegen. Überlegen können Sie sich das schon. Aber Sie können Josh nicht davon abhalten zu filmen, wenn er sich in den Kopf gesetzt hat zu filmen. Das stimmt nicht. Nein, nein. Ich würde selbstverständlich niemals ohne Ihre Einwilligung Aufnahmen machen. So wie vorhin, nicht wahr? Sie sagen also doch nicht die Wahrheit. Sie waren da nur so ein Strandsujet. Ich wusste ja nicht, dass Sie mit uns zu tun bekommen würden. So, wirklich nicht? Was müssten wir denn dabei machen? Gar nichts. So sein, wie Sie sind. Ich will einfach nur sehen, was dabei herauskommt, wenn Sie mit ihm umgehen. Ich meine vor allem, was bei ihm dabei herauskommt. Eigenartig. Sie müssen sich sehr für Ihren Freund interessieren. Gar nichts wird dabei herauskommen. Ich habe es ihm schon 100 Mal gesagt. Ich glaube, da irren Sie sich. Schade nur, dass Ihr Freund selber nie ins Bild kommt. Diese Claude werde ich mir unter den Nagel reißen. Du kannst dich ja um Denise kümmern. Fantastisch. Ich fange an, dir mildernde Umstände zuzubilligen. Mildernde Umstände? Wofür? Dafür, dass du ihn gehasst hast. Wenn ich ihr solche Details von meiner Reise mit Rees erzählte, hörte Frieda auf zu arbeiten, saß eine Weile nachdenklich da. Nein, Denise ist nicht meine Schwester. Das sehen Sie doch. Sie ist meine Freundin. Sie sind aus Paris? Mhm. Studieren Sie? Ja. Denise studiert Biologie. Vermutlich hat sie sich deswegen so für ihre Muschel interessiert. Und Sie? Natürlich Literatur. Wieso natürlich? Mädchen wie ich studieren immer Literatur, bevor sie heiraten. Sie sind mit Ihren Eltern hier in Oskar? Nein. Wir wohnen bei meiner Tante. Papa hat niemals Ferien, erst Rechtsanwalt. Er hat sein Büro sicher in der Avenue Marceau. Nein, in der Rue Bassano. Das ist eine Seitenstraße der Avenue Marceau. Sie scheinen Paris zu kennen. Ich weiß, wo in Paris die Star-Anwälte ihre Büros haben. Reizend. Wenn ich nach Hause komme, werde ich zu Papa sagen, da bin ich wieder, mein geliebter Star-Anwalt. Verzeihen Sie, ich habe es in keiner Weise herabsetzend gemeint. Ach, ich weiß, es ist so der heutige Sling. Übrigens ist Papa wirklich ein berühmter Anwalt. Ich liebe ihn sehr. Man müsste sich also hüten, mit ihnen Streit zu bekommen. Sie wandte sich Rees zu. Ihre Aufmerksamkeit Rees gegenüber ist immer eine ganz andere gewesen als ihre Aufmerksamkeit mir gegenüber. Mich hat sie immer wie einen behandelt, der genauso intelligent ist wie sie. Bei mir war sie wachsam. Mit Rees hat sie geflirtet. Allerdings, wenn Papa gegen sie plädiert, sind sie verloren. Gut. Ich werde sie behandeln wie ein rohes Ei. Das ist nicht nötig. Aber bei Denise müssen Sie aufpassen. Sie ist sehr verletzlich. Ich erinnere mich noch, wie Denise während des ersten Teils dieser Unterredung Rees angestarrt hat. Dann hat sie ihre Sonnenbrille aufgesetzt und sich auf den Rücken gelegt. Denise! Ja? Ich habe von dir gesprochen. Hast du zugehört? Nein. Du solltest aber zuhören. Der Himmel ist heute so hell, dass er einem wehtut. Ich gehe schwimmen. Was will Ihr Freund? Er will schwimmen gehen. Das geht nicht. Sie haben den gelben Wimpel gesetzt. Gelb bedeutet Vorsicht, Warnung. Es bedeutet nicht, dass es verboten ist. Aber sehen Sie sich doch diese Wellen an. Das ist sehr gefährlich. Kein Mensch badet darin. Ich hab's einfach satt, immer nur schwimmen zu dürfen, wenn's grün ist. Hören Sie, Ich bin im vergangenen Jahr mal bei Gelb reingegangen. Die Bademeister haben mich rausholen müssen. Ich werde mich schon nicht blamieren. Ach was, Sie wollen sich nur aufspielen. Jetzt gehe ich gerade. Komisch. Dass Sie gar keinen Versuch gemacht haben, Ihren Freund daran zu hindern. Er ist ein sehr guter Schwimmer. Aber er kennt diese Wellen nicht. Jeder muss seine Erfahrung machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie ein guter Freund sind. Du hättest auch was sagen können, Denise. Ich glaube, er kommt heil zurück. Rees allein. Er nähert sich dem Beginn der großen Wellen, wirft sich blitzschnell in die erste hinein, untertaucht sie. Er ist einen Augenblick lang zu sehen, ein dunkler Körper in dem grün-blauen Grund der Welle. Er taucht wieder auf. Die zweite Welle, dasselbe Manöver. Er taucht wieder auf. Die dritte Welle, dasselbe Manöver. Die vierte Welle und so weiter. Siehst du, er schafft es. Das Rausschwimmen ist nicht so schwierig, das Zurückkommen ist das Gefährliche. Die beiden Bademeister gehen langsam auf das Meer zu. Die Aufmerksamkeit des gesamten Strandes ist auf Rees gerichtet. Rees hat die Brandung hinter sich. Er dreht sich um und winkt. Lange Brennweite, ich sehe sein Gesicht. Jetzt muss er aufpassen, besonders bei den letzten Wellen. Die können ihn zerschlagen. Rees beginnt den Rückweg. Das Untertauchen der Wogen gelingt ihm nicht mehr. Stattdessen kommt er auf den Kamm der Woge, wird ins Wellental geschleudert. Er bleibt eine Weile verschwunden. Dann wieder auf dem Wellenkamm, wieder verschwinden. Wieder Wellenkamm und so weiter. Sein Gesicht immer wieder nah, besonders auf den Wellenkämmen, wenn er weiß, dass in der nächsten Sekunde die großen Wogen auf ihn hinunterbrechen werden. Er beginnt sich zu fürchten. Er schluckt Wasser. Siehst du, ich hab doch gesagt, das geht schief. Denise sagt nichts. Sie hat eine Faust gegen den Mund gepresst. Die Bademeister sind noch näher ans Wasser herangegangen. Sie beobachten scharf und schweigend. Rees kommt jetzt in die letzten harten Brecher vor dem Strand. Er sieht sich um, aber zu spät. Eine herandonnernde Woge erfasst ihn. Sein in einem Orkan von Strudeln und Gischt herumwirbelnder Körper. Sein von Panik ergriffenes Gesicht. Zwei Arme greifen nach ihm. Die Bademeister warten ans Ufer zurück. Sie haben Rees gefasst, der kaum noch gehen kann. Die Leute am Ufer laufen zusammen. Auch Denise will hinlaufen, aber Claude packt sie am Arm. Bleib hier. Der Rest ist nicht mehr wichtig. Die Bademeister haben Rees auf den Sand gelegt. Leute darum herum. Das Erste, was er sagte, als er wieder zu sich kam, war... Ich wäre auch alleine rausgekommen. Rees allein. Die Leute haben sich von ihm zurückgezogen. Die Bademeister stehen wieder an ihrem üblichen Beobachtungsort. Claude und Denise haben sich wieder hingelegt. Los, komm schon. Rees blickt zu den Mädchen hinüber. Denise liest ein Buch. Claude raucht. Am besten schneiden wir die Einstellung, in der er ins Wasser geht, unmittelbar an das Ende der Szene ran, in der er sich mit Claude und Denise bekannt gemacht hat. Die Szene dazwischen brauchen wir gar nicht. Hörst du mir zu, Frieda? Ja, ja. Nein. Entschuldige. Ich muss mich erst mal erholen. Einen Augenblick lang habe ich gedacht, du hättest deinen Tod gedreht. Ertrunken ist er erst 3 Tage später. Ich kann es nicht begreifen, dass er überhaupt noch einmal in diese Wellen reingegangen ist. Nachdem er doch nun wusste, wie gefährlich sie sind. Machen wir weiter, komm. Jetzt wird es erstmal ganz still und friedlich. Weiße Tische und Stühle auf der Terrasse eines klassizistischen Landhauses. Leere. Rees an einem der Tische. An einem entfernten Tisch ein alter Herr. Ein Kellner in weißer Jacke. Smaragdgrüne Wiesen. Edle Baumgruppen. In der Ferne zieht eine Gruppe von Golfspielern vorbei. Der Golfplatz von Oscar. Einer der berühmtesten in Frankreich. Hier spielen Giscard d'Estaing und François Mitterrand Golf. Sind das berühmte Golfspieler? Nein. Giscard d'Estaing ist Führer des liberalen Flügels der Gaullisten. Gaullistische Hochfinanz. François Mitterrand ist Führer der linken Opposition. War Volksfrontkandidat mit Unterstützung der Kommunisten. Und die spielen hier zusammen Golf? Nein, natürlich nicht zusammen. Möglich, dass sie sich hier mal begegnen. Dann sprechen sie natürlich nicht über Politik, nur über Golf oder übers Wetter. Ah, Diese dreckigen Politiker. Warum denn dreckig? Ist doch nett, wenn politische Gegner menschliche Kontakte pflegen. Außerdem sind sie ja dann in Ferien. Verzeihung, gehören die Herren zum Club? Nein. Wir warten auf Mademoiselle Monoran und Mademoiselle Blanc. Ah, sehr wohl. Dieser Laden hier ist so stinkvornehm, dass man nicht mal was zu bestellen braucht. Wenn du hier was bestellen willst, dann nur auf deine Rechnung. Golfclub-Besuche sind in meinen Produktionskosten nicht drin. Ich mache einen Film über ihn und das bedeutet mit allen Dingen und Menschen, mit denen er in Berührung kommt. Also gut, hast recht. Golfclub ist auch drin. Was für eine blöde Idee von den Mädchen, uns hierher zu bestellen. Also gut, wenn sie uns unbedingt treffen wollen, aber nicht im Café de Paris. Das mag ich nicht. Sagen wir um 5 im Golfclub, ja? Aber wir spielen nicht Golf. Nein? Schade. Ach, Sie meinen, Sie haben Ihre Sets nicht dabei? Nein, wir haben noch nie Golf gespielt. Das macht nichts, dann ist es ein netter Spaziergang für Sie. Der Golfplatz ist landschaftlich sehr schön. Sie können es uns ja beibringen. Hast du das gehört, Claude? Wir können es ihm beibringen. Heute Nachmittag. Na ja, was gibt's denn da zu lachen? Oh, Denise, benimm dich. Also gut, wir werden es Ihnen beibringen. Ich hab dir ja gesagt, das ist französische Großbourgeoisie. Ich hab dich gewarnt, die Mädchen sind für dich 3 Nummern zu groß. Wie sehe ich denn aus? Gut? Er hatte sich in Schale geworfen. Einfach, aber raffiniert. Naja, es geht. Du hättest dich auch ein bisschen besser anziehen können. Ich war angezogen wie immer. Ein Hemd, leichter Pullover, Schuhe mit Hanfsohlen, die schon ein bisschen kaputt gingen. Wenigstens rasieren hättest du dich können. Ich bin nur ein Kameramann. Diese Mädchen haben mich längst richtig taxiert. Denen brauche ich doch nichts vorzuspielen. Du meinst also, ich spiele ihnen was vor? Natürlich. Aber bei dir macht das nichts. Dich will man ja gerade was vorspielen sehen. Auf dem Parkplatz neben dem Golfclub fahren Claude und Denise vor. Claude am Steuerrad eines offenen Sportwagens. Mensch, ist das ein schicker Schlitten. Claude parkt den Wagen neben einem schmutzigen Stationcar. Die beiden Mädchen steigen aus. Sie tragen dünne Pullover, Slacks, Golfschuhe. Zwei jungen Caddies kommen über den Kiesplatz gelaufen und nehmen die Golfsets aus dem Auto, stellen sie auf Wägelchen. Dann, wie du siehst, die Mädchen, die Caddies, Rehs, ganze Party. Nur du fehlst natürlich wieder mal. Herrgott, das brauchst du mir nicht jedes Mal vorzuhalten. Also, jetzt die ganze Party am Rasen, am Abschlag vor einem 100-Meter-Drive. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Wie da der Klassenunterschied herauskommt. Am Strand ist mir gar nicht so aufgefallen, aber hier, es sieht ja toll aus. Aber trotzdem merkt man, dass er höchstens obere Mittelklasse ist. Die Mädchen stinken ja förmlich nach Geld und Familie. Ja, ich habe gehofft, dass ich das rausbringen würde. Claude und Denise beim Driven. Claude beim ersten Schlag. Sie trifft, der Ball fliegt, wird jedoch nach rechts rausgedrückt und geht über die Ausgrenze. Schade, deine Schläge sind heute etwas wild. Vielleicht solltest du heute gar nicht den Driver nehmen. Versuchst du mal mit Holz 3 oder mit einem langen Eisen. Denise schlägt und trifft. Der Ball fliegt genau ins Grün, in die Nähe des Lochs. Klasse! Tja, Denise ist eine Hoffnung des französischen Golfsports. Sie ist schon auf der offiziellen Amateurrangliste. Am Loch. Denise beim Putting. Sie bringt den Ball mit dem ersten Schlag ins Loch. Die Party beim Gang zur nächsten Abschlagstelle. Das kann ja nicht schwer sein. Sieht ziemlich leicht aus, was? Stimmt, wir wollten es ihm ja beibringen. Unsere Hölzer sind natürlich zu kurz für Sie. Versuchen Sie es mal mit dem. Sie gibt Rees den längsten ihrer Schläger und legt den Ball vor ihn hin. Rees stellt sich in Positur. Er schlägt sofort. Der Ball bleibt liegen. Nein, nein, so geht das nicht. Passen Sie mal auf. Das müssen Sie so machen. Sie legt wieder den Ball vor ihn hin, beginnt dann seine Haltung einzurichten, wobei sie ihn anfassen muss. Ausführliche Anweisungen für das Ansprechen des Balles und die Haltung beim Backswing. Forward Press. Take away. Gewichtsverlagerung. Bewegung des linken Absatzes, Fußgelenks und Knies. Drehung der Hüften. Schulterdrehung. Timing. Denise arbeitet an Rees wie ein Bildhauer an einer Statue. Rhys zeigt Zeichen von Ungeduld, aber sie zwingt ihn zur Konzentration. Kostenlose Trainerstunde bei einem Champion. Sie sind ein Glückspilz, Monsieur Rhys. Wie du siehst, hat diese Denise ganz schön an ihm rumgefummelt. So ein Blödsinn. Sie verhält sich vollkommen sachlich und sportlich. Das kann man ja wohl sehen. Jetzt lässt sie Rhys den Backswing mehrmals wiederholen, korrigiert ihn immer wieder, tritt dann zurück. Rhys schlägt. Der Ball bleibt liegen. Verdammt! Das ist doch schwieriger, als ich dachte. Das macht nichts. Ihre Haltung war schon sehr gut. Versuchen Sie es nochmal. Rhys schlägt und trifft. Der Ball fliegt über einen kurzen Drive ins Grün. Na bitte, wer sagt's denn? Die Mädchen nehmen seine kurze Triumphhaltung nicht zur Kenntnis. Denise legt einen neuen Ball vor ihn hin. Rhys schlägt, der Ball bleibt liegen. Die Caddies mit unbewegten Gesichtern. Warum haben Sie denn nicht das Spiel versuchen wollen, Monsieur Georges? Weil ich ja doch niemals in meinem Leben Golf spielen werde. Unsinn. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie mal ein berühmter Filmregisseur werden. Und dann werden Sie schon noch Golf spielen. Claude, bitte red es ihm aus. Aber es ist doch eine gute Idee. Was soll ich Monsieur Rhys ausreden? Ach, er will uns morgen zum Stierkampf schleppen. Er hat schon Karten gekauft. Sieh mal an. Davon hast du mir ja gar nichts gesagt. Ja, morgen ist in Dax eine große Fiesta. Ich glaube, mit den besten spanischen Matadores. Ich habe mir gedacht, es wäre nett, wenn wir da zusammen hingingen. Ich weiß genau, ich kann mir das nicht ansehen. Ach, mir wird übel dabei. Unsinn, du wirst es dir ansehen. Ich find's keine üble Idee. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht hinfahren soll. Dominguin ist dabei und El Cordobes. Und 6 ausgesuchte Stiere aus der Zucht des Marquis von Villalonga. Ehe wir am nächsten Tag dorthin fuhren, lagen wir in brüchigen Liegestühlen. Mittagshitze. Fliegen. Mir war eine Zeitung aufs Gesicht gesunken. Rhys wehrte im Halbschlaf Fliegen ab. Dieser scheiß Zeltplatz. Rhys setzte sich auf. Ich beobachtete, wie er sich zum Zelt umwandte, einen kleinen Koffer herauszog, öffnete, darin herumkramte, eine Brieftasche herauszog, die er einsteckte. Er schloss den Koffer wieder und schob ihn ins Zelt zurück. Ich habe die ganze Zeit über so getan, als schliefe ich. Hoch die Figur. Komm, wir müssen uns fertig machen. Verdammter Stierkampf. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Nur so. Ich habe die Plakate gesehen. Wollte schon immer mal einen Stierkampf sehen. Na, du wirst dich wundern. Wie meinst du das? Ich habe schon einige Corridas gesehen. Ich mag das ganz gern. Aber für dich ist das bestimmt nichts. Wieso? Warum soll das nichts für mich sein? Weil du sentimental bist. Du meinst, ich kann kein Blut sehen? Es handelt sich nicht um Blut. Vielleicht kannst du Blut sehen. Aber beim Stierkampf wird getötet. Verstehst du? Getötet. Na und? Was soll schon dabei sein? Was ab? Drehst du heute? Klar. Ist eine prima Gelegenheit. Hoffentlich hast du gute Plätze gekauft. Die teuersten, die es gab. Aha. Barrera, Schattenseite. Dann kriegen wir alles aus erster Hand mit. Gut, dass du Geld zu haben scheinst. Ich bin nämlich mit meinem fast am Ende. Das kann ja heiter werden. Das Tor, durch welches der Stier in die Arena eingelassen wird, wird hochgezogen. Der Stier erscheint und rast in die Arena. Die Arena war für mich ein idealer Platz zum Drehen. Die drei waren so mit dem Stierkampf beschäftigt, die haben es gar nicht gemerkt, wenn ich von der Arena weg auf ihre Gesichter schwenkte. Wenn du nur schwenken könntest. Bei dir wackelt und ruckt das in einem fort. Kannst du das nicht ein bisschen ausgleichen? Nein, das lässt sich durch Schneiden nicht beheben. Ich kann höchstens versuchen, ranzuschneiden, bis die Kamera wieder fest auf den Gesichtern steht. Dann mach so. Ja, aber das gibt Unterbrechungen, Brüche. Es wird aussehen, als ob der Film zerrissen wäre. Gar nicht schlecht. Zerrissenes, Sprüche? Das kann ich in diesem Film gebrauchen. Für saubere Technik hast du wohl nichts übrig, was? Eine kaputte Technik kann manchmal besser sein als eine, die immer bloß so glatt abläuft. Das Rund der mit Menschen gefüllten Arena von Dax. Der Stier wird mit Kapas gereizt und greift an. Ein angegriffener Peon, wie er sich hinter den Burladero zurückzieht. Ja, was soll denn diese Kinderei? Kinderei? Hast du nicht gesehen, wie nah er den Stier rankommen ließ? Aber er lächelte nur überlegen. Er hatte noch nie einen Stierkampf gesehen, aber schon hatte er sein Urteil fix und fertig, dieser Idiot. Die Arena. Die Picadores ziehen ein. Sie müssen das nicht als Sport betrachten, Rhys. Als was denn? Als Ritual oder als Tragödie. Sie sind doch Schauspieler, Sie müssten das doch verstehen. Aber er lächelte weiter. Sein dummes, überlegenes Lächeln. Der Stier greift eines der Pferde an. Die Arbeit des Picador mit der Lanze am Stier. Mein Gott, ist das scheußlich. Früher war es scheußlich. Dass die Pferde noch nicht diese Matten trugen und der Stier jedes Mal ein oder zwei Pferde aufschlitzte. Seit ein paar Jahren ist es Vorschrift, dass die Pferde geschützt sein müssen. Ich meine doch nicht das, sondern was der Mann mit dem Stier macht. Sehen Sie doch nur, abscheulich. Die Arbeit des Picador mit der Lanze am Stier. Er stößt dem Stier die Lanze in den Nacken. Blut fließt. Diese Tierquälerei! Das muss sein! Warum muss das sein? In allen vier Phasen des Stierkampfs geht es darum, den Stier so zu ermüden, dass er den Kopf senkt. Ein Stier, der den Kopf noch hochträgt, den können Sie nicht töten, verstehen Sie? Das wollte ich doch gar nicht wissen. Ich wollte wissen, warum das überhaupt sein muss. Die Picadores reiten hinaus. Die Banderilleros kommen herein. Die Spannung in der Arena steigt. Jetzt werden die Banderillas gesetzt. Glauben Sie, dass Sie es aushalten können, sich das anzusehen, Rhys? Was sind Banderillas? Stöcke mit einem Widerhaken aus Stahl vorn, die paarweise platziert werden müssen, wenn möglich in den Widerrist. Sie meinen einfach so reingestochen? Ja. Also wenn sie gut gesetzt sind, bleiben sie aufrecht stehen. Und das gefällt Ihnen? Es ist eine sehr schnelle und kühne Kunst. Sehen Sie nur. Der erste Banderillero greift an. Das Setzen der Stöcke gelingt ihm nicht. Beide fallen herunter. Ach, schade. Aber er blutet doch. Siehst du das nicht? Dass der Stier schon wieder blutet. Der zweite Banderillero greift an. Er platziert die Stöcke in direktem Anlauf genau in den Widerrist. Auch Claude klatschte vor Begeisterung in die Hände. Was ist? Warum sehen Sie mich so an, Rhys? Ich konnte mir das da unten nicht ansehen. Da habe ich mir lieber Sie angesehen. Sie müssen sadistisch veranlagt sein. Sie verstehen nichts, rein gar nichts. Warum um Himmels Willen sind Sie bloß auf die Idee gekommen, sich einen Stierkampf anzusehen? Das Haupt des Stiers, nah, mit den Banderillas im Nacken. Blut fließt ihm die Flanken entlang. Denise, groß, nah. Tränen rollen ihr über die Wangen. Das Schlimmste ist schon vorbei. Jetzt kommt nur noch der Matador. Wenn El Cordobés heute gut ist, ist das etwas sehr Schönes. Und bevor er tötet, gebe ich Ihnen ein Zeichen. Dann schauen Sie weg. Denise, groß, nah. Jetzt tränenlos und düster. Der Auftritt des Matadors in der Arena. Claude, groß, nah. Sie beugt sich etwas vor, um den Matador zu betrachten. Der Matador, groß, nah, bei den Kampfvorbereitungen. Der Stier, groß, nah. Blut rinnt ihm die Flanken entlang. El Cordobés bei der Arbeit am Stier. El Cordobés ist in glänzender Form, zeigt in beispielhafter leiser Kühnheit eine Reihe der schönsten Bewegungen des Kampfes. Den Pecho, die Cabeza Arabo, das Cargar la Suerte, die Chiquilinas, die Mariposa, den Natural, den Parare, die Veronica. in den Phasen des Kampfes immer wieder die Gesichter. Claude entzückt, vor allem auch von dem Matador als Mann. Rees neidisch und widerwillig interessiert. Denise düster beobachtend. Und du? Ich hätte wohl kalt hingerissen ausgesehen. El Cordobés bringt das Haupt des Stiers in die korrekte Position und tritt zurück. Ahomar la cabeza. Paso atrás. Ich fasste nach Denises Hand und umschloss sie. Denise sah mich einen Augenblick lang an. Dann blickte sie wieder in die Arena und schüttelte düster und entschlossen den Kopf. Sie überließ mir aber ihre Hand. Der Matador senkt den Degen in den Nacken des Stiers. Der Degen geht bis zum Degenkorb hinein. Der Stier bleibt noch 2 Sekunden stehen, bricht dann in die Knie. Rees hatte seinen Kopf in den Armen vergraben und wurde von Schluchzen geschüttelt. Claude betrachtete unbewegt diesen Ausbruch. Reiß dich zusammen. Du blamierst uns. Außerdem ist es vorbei. Der tote Stier wird von einem Pferdegespann aus der Arena geschleift. Der Matador beginnt seinen Rundgang. Bis nachher, Claude. Ich kann mir das nicht noch einmal ansehen. Rees steht auf und folgt ihr. Denise hat ihm das Stichwort für seinen Abgang von der Bühne gegeben. Der Matador ist auf seinem Rundgang unter unseren Plätzen angekommen. Claude nimmt ihr Halstuch und wirft es ihm zu. Der Matador fängt es auf und verbeugt sich. Schade, dass die beiden nicht geblieben sind. Jetzt müssen sie draußen auf uns warten. Ja, die werden sich in Dax in ein Café setzen und über die Grausamkeit von Stierkämpfen sprechen. Ich glaube, Ihr Freund ist ein sehr schlechter Schauspieler. Warum meinen Sie das? Weil er sentimental ist. Er ist ein sehr guter Schauspieler. Er war nur nicht auf ein Schauspiel gefasst, in dem wirklich gestorben wird. Ich habe Sie beobachtet. Sie haben Ihren Freund und uns die ganze Zeit über gefilmt, während Sie taten, als filmten Sie den Stierkampf. Aber als er zu weinen anfing, haben Sie die Kamera weggelegt. Das war mir zu peinlich. Ich kann für meinen Film keinen Weinenriss gebrauchen. Warum nicht? Sie haben doch mal gesagt, Sie wollten herausfinden, wie er wirklich ist. Wenn Sie die Wahrheit über einen Menschen herausbringen wollen, müssen Sie den Mut haben, grausam zu sein. Ich finde, deine Kamera ist schon grausam genug gewesen, sagte Frieda am Abend nach einem langen Arbeitstag, als wir wieder im Café Odeon saßen. Diesmal war sie gleich mitgegangen. Und du nimmst mir das natürlich übel. Nein. Wenn deine Kamera die Wahrheit über Rees sagt, habe ich kein Recht, dir irgendwas übel zu nehmen. Aber sagt sie die Wahrheit? Ja, mir schade, dass ich dir nicht den Abend im Restaurant Chef Philippe zeigen kann. Kerzenbeleuchtung, das war nichts für meine Kamera. Dazu hätte ich Lampen gebraucht. Lampen, Geld, Aufnahmestab, Geld. Und wenn ich all sowas gehabt hätte, wäre nicht mehr dabei rausgekommen. Höchstens was Gestelltes, Falsches. Auf keinen Fall die Wahrheit. Es haut mich um. Du besitzt einen Smoking? Du hast ihn sogar mitgenommen. Ja, allerdings. Und du wirst dich gefälligst auch ein bisschen anständig anziehen. Ich? Dass ich nicht lache. Ich habe überhaupt nichts zum Umziehen bei mir. Ich habe nicht mal eine Krawatte mitgenommen. Du bist unmöglich. Chef Philippe ist ein Luxusrestaurant. Die lassen dich so überhaupt nicht rein. Wie kann ich ahnen, dass du diese Puppen in den Luxusschuppen einlädst? Na schön, bleibe ich eben zu Hause. Es geht nicht. Jemand muss sich um Denise kümmern. Aha, deshalb. Was willst du denn? Denise ist doch prima. Ich habe den Eindruck, dass sie viel mehr dein Typ ist als Claude. Ist schon möglich. Es wird nur nicht viel nützen. Was wird nicht viel nützen? Dass ich mich um sie kümmere. Sie hat sich nämlich in dich verliebt, nicht in mich. Ach was, du wirst das schon irgendwie hinkriegen. Und du? Bist du sicher, dass du mit Claude klarkommst? Lass das nur meine Sorge sein. Und bind dir eine Krawatte von mir um. Ich denk nicht dran. Da hättest du Rees sehen sollen, Frieda. Wie er die Speisekarte studierte, sich nach unseren Wünschen erkundigte, die Kellner herbeiwinkte, bestellte. Na, hier war in seinem Element der Hoteliersohn aus St. Gallen. Immerhin führt der Papa ja das erste Haus am Platz. Und vom ersten Haus am Platz hatte er wohl auch die gefüllte Brieftasche, die er bis gestern vor mir verheimlicht hatte. Ich hatte mir die Speisekarte angesehen, habe ich sie gleich wieder weggelegt. Rees musste enorm bei Kasse sein, wenn er sich das leisten konnte. Und die Weinkarte sah ich mir lieber erst gar nicht an. Ihre Tante hat gesagt, ich sei zu schön. Bin ich wirklich zu schön? Ihre Schönheit ist überwältigend. Sie sind himmlisch. Ich bete Sie an. Gestern, als Sie über den Stier weinten, da waren Sie nicht schön. Ach, verdammt, warum habe ich das gemacht? Was geht mich dieser Stier an? Ach, nehmen Sie es doch nicht zurück, Rhys. Ich fand es wunderbar, dass es wenigstens einen Menschen in der ganzen Arena gab, der um den Stier weinte. Wie er ihr dafür gedankt hat, dieser Schauspieler. Er nahm Denise Mineralwasserglas, schüttete den Inhalt in die Blumenvase, die auf dem Tisch stand, füllte das Glas mit Wein und schob sie ihr hin. Warum sagst du das in einem so boshaften Ton? Es war doch eine sehr nette Geste. Ja, über dem Tisch pflegte Rhys seine Seelenfreundschaft mit Denise, während er sich unter dem Tisch schon mit Claude einig geworden war. Aha, und woher weißt du das? Mir entgeht nichts. Mhm. Ich hab's auch probiert. Unter dem Tisch. Mit Denise. Aber natürlich ist mein Versuch sofort schiefgegangen. Wir waren zu viert. Zwei Männer, zwei Mädchen. Aber noch nie bin ich mir so sehr wie das fünfte Rad am Wagen vorgekommen. Armer Kerl. Claude, morgen werden wir Rhys und Georges die Dünen bei Mimisan zeigen. Oh ja, keine schlechte Idee. Sind die Dünen von Mimisan denn anders als die von Oscar? Sie sind viel höher, sie sind riesig. Und sie sind vollständig einsam. Da gibt es keine Menschen. Da können wir nackt baden. Nackt? Haben Sie das schon mal gemacht? Natürlich, schon oft. Nachher, draußen vor dem Restaurant, ist es dann passiert. Was ist passiert? Dass Rhys aufs Ganze gegangen ist. Was er nicht hätte tun sollen, aber er war ziemlich betrunken. Das Chez Philippe ist ein in ein Restaurant verwandeltes altes Bauernhaus. Davor der beleuchtete Kiesplatz und hohe Kiefern unterm Nachthimmel. Mein Gott, das war ein Wein. Geben Sie zu, dass Sie betrunken sind, Rhys. Claude, warum sagst du nicht einfach du zu mir? Wir müssen uns alle duzen. Also gut, du bist betrunken, Rhys. Ich werde dir beweisen, dass ich nicht betrunken bin. Ich werde dich jetzt in deinem Schlitten nach Hause fahren. Ich bin mit Denise gekommen und ich fahre mit Denise wieder weg. Nein. Georges fährt sie heim. Er ist ein sehr guter Fahrer. Ich muss jetzt einfach mit deinem Auto fahren, Claude. Morgen. Morgen kannst du den ganzen Tag damit fahren, wenn du willst. Nein. Heute. Entweder heute oder nie. Da hat Claude kapituliert. Vielleicht war sie auch plötzlich der Ansicht, dass es heute sein müsse. Heute oder nie. Sie haben sich angesehen, Claude und Denise. Da war alles drin in diesem Blick. Claude hat die Achseln gezuckt und Denise hat bloß genickt. Ich glaube, das könnt nur ihr Frauen euch so verständigen, mit einem Blick. Ihr Frauen, das habe ich gern. Claude hat Rhys ihre Autoschlüssel gegeben. Als sie gemeinsam zum Auto gingen, legte Rhys seinen Arm um Claudes Schulter. Aber sie hat ihn abgestreift. Dann besann sich Rhys plötzlich, kam zurück, fasste Denise an beiden Armen und küsste sie auf die Schläfe. Denise wurde so starr wie ein Ast. Aber sie ließ sich gefallen. Rhys nahm seine Arme von ihr, sah sie lächelnd an, wendete sich ab und war mit einem Satz neben Claude am Steuer. Dieser Schuft. Danach saß ich mit Denise noch eine Weile im Café de Paris. Sie sollten jetzt nicht mit mir hier herumsitzen, Georges. Ich bin überhaupt nicht müde. Er hat sicher gesagt, Sie sollen sich um mich kümmern, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Das kann ich mir doch leicht ausrechnen. Ich war dumm, dass ich nicht sofort begriffen habe, dass er sich in Claude verliebt hat. Aber jetzt weiß ich es. Verliebt? Es tut mir leid, dass er Sie in eine solche Lage gebracht hat. In was für eine Lage? Ja, dass Sie meinen, Sie müssen mich trösten, sich um mich kümmern. Sehe ich aus wie ein Kümmerer? Nein, eigentlich nicht. Und ich tröste Sie auch gar nicht, Denise. Ja, ich weiß. Ich wundere mich über Ihre Freundin Claude. Vor ein paar Tagen hat sie noch von Ihnen gesagt, Sie seien sehr verletzlich. So hat sie das gesagt? Hm. Das weiß ich gar nicht. Aber so empfindlich bin ich gar nicht. Und sie hat sich eben in Rees verliebt. Da kann man nichts gegen machen. Sie immer mit ihrem Verliebt. Die sind scharf aufeinander, weiter gar nichts. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und Sie, Georges, Sie scheinen das andere nicht zu kennen. Oh doch. Zum Beispiel bin ich in Sie verliebt, Denise. Aber Sie sind nicht scharf auf mich. Nein. Danke, George. Jetzt stellen Sie schon wieder die Stühle auf die Tische. Denise also. Da hat's ja scheinsmächtig bei dir geklingelt, George. Ja. Gehen wir heute noch ein bisschen zu mir, Frieda? Bin ich in der Stimmung dazu. Du bist also scharf auf mich, George. Nicht wahr? Bei dir kann ich beides nicht auseinanderhalten. Oh, da kann ich mir ja was drauf einbilden. Trotzdem glaube ich nicht, dass es bei dir, wenn du an mich denkst, so klingelt wie damals bei Denise, hm? Damals? Ach so, also heute noch. Und das stört dich nicht. Bei mir meine ich. Na, wieso? Das war dann am nächsten Tag. Mhm. Das Meer in der Sonne. Die Düne von Nemisin. Ich krieg direkt Lust, da auch mal hinzufahren. Oh. Ich gratuliere. Du hast es geschafft. Was habe ich geschafft? Dass Hofer dir den Film finanziert. Solche Mädchen ganz ohne was, das lässt sich kein Produzent entgehen. Na? Wo bleibt denn Rees? Moment, Moment. Bitte, da kommt das Idol. Ein Bild von einem Mann. Nanu, was hat er denn? Warum guckt er so melancholisch? Weiß nicht. Jedenfalls damals habe ich es noch nicht gewusst. Hast du keine Einstellung von ihm mit den Mädchen zusammen? Nein. Komisch, ne? Er hielt sich immer abseits. Tja. Du, das ist wirklich komisch. Er und diese Claude hätten doch unzertrennlich sein müssen am nächsten Tag, oder? Habe ich auch gedacht, aber davon konnte gar nicht die Rede sein. Manchmal hat es ausgesehen, als kennten sie sich überhaupt nicht. Nicht mal schwimmen sind sie zusammengegangen. Lag's an ihr? Ist sie ein Biest? Naja, komm, ich meine das nicht so böse, wie es klingt. Wir Frauen benehmen uns manchmal wirklich biestig am nächsten Tag. Ich glaube nicht, dass das war. Obwohl, ein Biest konnte sie schon sein. Am Strand von Mimisan und am nächsten Tag in Bayonne, als alles schief ging. Warum ziehen Sie sich nicht auch aus, George? Weil ich filmen muss. Scheint sich ja für Georges zu interessieren. Ja, warum? Ist das verboten? Das waren fast die einzigen Worte, die sie an jenem Vormittag miteinander gewechselt haben. Der nächste Tag war der 14. Juillet. Und Claude hatte schon Chef Philippe gesagt, wir durften den 14. Juli in Bayonne nicht versäumen, obwohl es besser gewesen wäre, wir wären nicht hingegangen. Ein Fressen für meine Kamera. Rees und die Mädchen auf dem Pont Saint-Esprit. Die jungen Männer, die auf dem Brückengeländer sitzen, während Claude und Denise an ihnen vorbeigehen. Die beflaggten Häuser an den Quais. Großes Volksgewühl auf der Place de la Liberté. Alte Männer und Frauen, Kinder, Spanier, Basken, Studenten, halbstarke Matrosen der Kriegsmarine. Auf einer Tribüne steht ein Volkssänger und singt ein Chanson. Ein Matrose beginnt einen Blickflirt mit Claude, den sie erwidert. Die Kapelle spielt Tanzmusik. Alles tanzt. Der Matrose fordert Claude zum Tanzen auf. Sie tanzen, eng umschlungen. Rees, wie er empört und fassungslos auf das tanzende Paar blickt. Denise, wie sie Rees beobachtet. Rees wendet sich Denise zu. Er beginnt mit ihr zu tanzen. Er kann sich sofort umstellen. Er ist charmant zu ihr. Denise bleibt bleich und starr. Ich habe mir das nicht mehr mit ansehen können. Hatte ja auch genug gesehen. Es war alles zu Ende. Ich bin weggegangen. Am nächsten Tag ist er ertrunken. Ja. Tja. Das wär's denn also gewesen. Graues Zeug hast du diesmal nicht gedreht. Aber ohne dich wäre ich nicht zurechtgekommen. Ich bring dich wirklich ganz groß im Vorspann. Ja. Du meinst, das gibt einen Film? Warum denn nicht? Na, er hat doch keinen Schluss. Diese Szenen in Bayonne sind doch kein Schluss. Herr Hofer nimmt dir das nie so ab. Ich habe einen Schluss. Jetzt kam's. Das, wovor ich mich die ganze Zeit gefürchtet hatte. Aber es musste sein. Ich ging zum Tisch, griff nach meiner Mappe, holte die Kassette heraus, die ich weggenommen hatte, als wir angefangen haben zu schneiden. Hier. Was ist denn damit? Sieh es dir an. Ries geht auf das Meer zu. Riesige Brandung. Er geht eine Weile am Saum des Meeres unschlüssig hin und her, so als suche er eine Lücke in den Wellen. Ries stürzt sich unter die erste der Großwogen. Er untertaucht sie. Er kommt wieder hervor. Er untertaucht die nächste. Das wiederholt sich viele Male. Sein Gesicht, nah, zeigt die ersten Zeichen von Angst und Erschöpfung. Er blickt zu einer Woge empor, die wie eine Wand über ihm steht. Wieder die Wogen, das Schwimmen, das Untertauchen, das wieder hervorkommen. Es wird an diesem Tag keine letzte Woge geben. Das Meer ist weit hinaus mit weißen Kämmen besetzt. Ries streckt einen Arm aus, so als winke er. Die Wand der Woge, die ihn endgültig verschlingt. Woge nach Woge. Ries taucht nicht mehr auf. Das ist der Schluss des Films. Du hast ihn gefilmt, wie er ertrunken ist? Ja, das wusste ich doch nicht. Du Schwein! Ich dachte doch, er winkt mir zu. Du Schwein! Sie ging mit den Fäusten auf mich los. Schlug mir ins Gesicht. Ich bin starr stehen geblieben. Nicht zurückgewichen. Du hast seinen Tod gefilmt. Du hast es gewusst. Frieda, du hast die Kamera nicht weggeworfen und irgendwas Frieda, unternommen, um ihn zu retten. Du bist ihm nicht nachgeschwommen. Du hast nicht dein Leben riskiert. Du hast gedreht. Es gab nichts, was ich hätte tun können. Nichts. Das hast du gemeint, als du immer gesagt hast, ich habe alles, was ich brauche im Kasten. Ich habe alles, was ich brauche im Kasten. Frauen sind unberechenbar. An diesem Abend ist Frieda zu mir auf meine Bude gekommen. Sie ist nicht mit mir ins Bett gegangen, hat sich auf mein Bett gesetzt, sich umgesehen und geraucht. Warum hast du eigentlich nur Bilder von Ries aufgehängt? Warum nicht von dieser Denise, in die du doch verliebt warst? Warst? Also gut. Bist. Das wäre noch ein Grund mehr, dass du sie dir an die Wand pinnst. Nein, eben gerade nicht. Die Bilder von Denise würden mich quälen. Werden mich die von Ries nicht mehr stören. Ich finde sie nur noch schön. Friedlich und schön. Er musste sterben, nicht wahr? Damit er dich nicht mehr stört. Du tust so, als hätte ich ihn umgebracht. Ihr habt gekämpft miteinander. Und du bist der Sieger. Sieger. Ich habe ihr mein letztes Gespräch mit Rees erzählt. Hier, mein Besitz auf Erden. 180 Francs, reicht nicht mal fürs Benzin nach Zürich. Du bist eben mein Schwindler. Wie soll es überhaupt weitergehen? Es geht gar nicht weiter. Wir verschwinden. Und Claude? Was soll mit Claude sein? Naja, ich dachte... Was du immer denkst. Denise interessiert mich im Moment viel mehr. Aber um Denise sollte ich mich doch kümmern. Ja und, hast du es getan? Ja, hab ich. Davon habe ich aber nichts bemerkt. Was? Gestern Abend, als ich sie nach Hause brachte. Heißt das, dass du mit Denise... Nein, keine Angst, mit Denise war nichts. Nein, war auch nichts mit Claude. Gar nichts. Deshalb hat sie doch in Bayonne mit den Matrosen getanzt. Herrgott, glotz mich doch nicht so an. So ist das eben. Ich kann nichts dagegen machen. Der arme Mensch. Ich glaube, er hätte zu einem Arzt gehen müssen. Das habe ich ihm auch gesagt. Scheiß Psychoanalyse. Ich hab's schon versucht, hat nichts genützt. Komm, lass uns nochmal schwimmen gehen. Und dann hauen wir ab ohne Abschied. Ich bin schon oft genug klargekommen. Manchmal kann man glücklich sein, ohne richtig klarzukommen. Ab und zu kann man glücklich sein, ohne überhaupt klarzukommen. Der Strand war völlig menschenleer. Mhm. Nicht mal die Bademeister waren zu sehen. Wie kam das? Bei der Brandung kam sie wohl nicht auf die Idee, jemand könnte so verrückt sein, ins Wasser zu gehen. Heute ist es ausgeschlossen zu schwimmen. Ach was! Er rannte los. Das wäre der Moment gewesen. Da hätte ich ihm nachlaufen müssen, mich an ihn hängen. Ich hätte mit ihm kämpfen müssen. Das hätte ihn vielleicht gerettet. Und? Warum hast du es nicht getan? Keine Ahnung. Ich habe mich in den Sand gesetzt und gewartet. Ich hatte Glück. Ich brauchte nur eine halbe Stunde zu warten. Das erste Auftauchen von Rees Körper in den Wellen. Da war er. Das zweite Auftauchen von Rees Körper in den Wellen. Das Antreiben von Rees Leiche. Zuerst in den großen Wellen. Bis sie in der flachen Brandung am Rande liegen bleibt. Der Körper wird von den Wellen noch immer leicht bewegt. Das habe ich nicht mehr gedreht. Und auch Frieda nichts davon erzählt. Die Brandung von Osgor, ein Hörspiel von Alfred Andersch. Unter der Regie von Otto Düben sprachen Georges Lienhardt, Christian Brückner, Rees Orell, Christoph Quest, Frieda Gräb, Ursula Mohn, Claude Monneron, Barbara Freier, Denise Vlan, Christa Laurent, Christa Lorenz, Lenny Joachim Richard, Winkler Horst Stark, ferner Günter Flesch, Wilhelm Fricke, Gerd Hauke, Horst Michael Neuze und Carlo Schultheiß. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks zusammen mit dem Saarländischen, Hessischen und Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1976.